sind unsere aktuellen Themen. Azubi-Speed-Dating in Nienburg, Rolf Warnecke traf Bundespräsidenten und erster interkultureller Frauensporttag. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Um die Möglichkeiten sowohl für Jugendliche als auch Betriebe zu verbessern, wird es morgen ein Azubi-Speed-Dating in der Arbeitsagentur in Nienburg geben. Die Jugendliche haben die Möglichkeit, in kurzen Gesprächen den Ausbildern davon zu überzeugen, dass sie der oder die Richtige für die Lehrstellen sind. Die angebotenen Ausbildungsstellen im kaufmännischen und gewerblichen Bereich sind in diesem Sommer zu besetzen. Der stellvertretende Nienburger Bürgermeister Rolf Warnecke wurde vor kurzem nach Berlin zum Tag des Grundgesetzes eingeladen. Im Rahmen eines Festaktes soll die besondere Bedeutung der deutschen Verfassung mit den Merkmalen und Werten der Menschenrechte hervorgehoben werden. 700 ausgewählte Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland waren eingeladen worden. Der Nienburger Rolf Warnecke hatte sogar die Möglichkeit, den Bundespräsidenten Joachim Gauck persönlich kennenzulernen. Den Bundespräsidenten kennenzulernen ist natürlich schon etwas Besonderes. Das war einer meiner Höhepunkte, die ich im kommunalen Bereich erleben durfte. Und das nach fast 42 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit ist das schon etwas ganz Herausragendes, eine Persönlichkeit kennenzulernen, die ich durch dieses Kennenlernen noch stärker schätze, als das vorher der Fall war. Das, was er dort gezeigt hat, war ganz starke Bürgernähe, die ich in vollem Umfang teile. Kann. Am Dienstag wurden in Nienburg 6 ältere Frauen von angeblichen Polizeibeamten angerufen und nach ihren persönlichen Lebensumständen und Wertgegenständen ausgefragt. Die Polizei weist darauf hin, dass sie derartige Befragungen grundsätzlich nicht vornimmt, insbesondere nicht telefonisch. Der Anrufer wurde von der Stimme her auf ein mittleres Alter geschätzt und sprach ein akzentfreies Hochdeutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei ähnlichen Fällen um sofortige Mitteilung. Und wir kommen noch zum Sport. Am 3. September laden der Kreissportbund und der TKW Nienburg alle Frauen ab 14 Jahren zum ersten interkulturellen Frauensporttag in absolut männerfreier Umgebung ein. Aus insgesamt 15 verschiedenen Sportangeboten aus Ballsport, Kampfsport, Tanzsport und vielen anderen können die Damen 3 Angebote auswählen und probieren. Die Teilnahmegebühr für all diese Angebote beträgt pro Person 10 Euro. Das Anmeldeformular steht ab sofort auf der Homepage des Kreissportbundes zum Download zur Verfügung. In Kürze werden beim TKW Nienburg sowie den örtlichen teilnehmenden Partnern auch Flyer ausliegen. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.